Max Mannheimer hatte ein beinahe fotografisches Gedächtnis. Auch im hohen Alter erinnerte er sich noch genau an alle Daten und Details. Für die nachfolgenden Generationen war das ein Glücksfall, denn nur wenige konnten so ausführlich und detailliert über den Massenmord an den europäischen Juden berichten. Für Max Mannheimer selbst war es ein Fluch. Er konnte nichts vergessen von seinen schrecklichen Erlebnissen. Nicht die Deportation aus seiner böhmischen Heimat ins Konzentrationslager Theresienstadt, nicht die Ankunft in Auschwitz-Birkenau. Das Schlimmste war dann die Selektion an der Todesrampe von Birkenau. Als die Eltern auf die eine Seite geschickt wurden und wir Jüngeren auf die andere Seite, als ein Häftling auf meine Frage, was geschieht mit den älteren Leuten, was geschieht mit den Frauen mit Kindern, gesagt hat, gehen durch den Kamin. Das war für mich der größte Schock. Max Mannheimer selbst überlebt die Todesfabrik. Die Deutschen deportieren ihn erst nach Warschau, wo er mit seinem Bruder die Reste des kurz zuvor zerstörten jüdischen Ghettos wegräumen muss, dann in ein Außenlager des KZ Dachau in Karlsfeld. Ich habe die Leichen des Lagers Karlsfeld mit einem Bauernwagen nach Dachau, die 5 Kilometer, da haben wir die Leichen abgeladen. Später wird Mannheimer weiter nach Mühldorf am Inn deportiert, um für ein größenwahnsinniges Rüstungsprojekt der Nazis Zwangsarbeit zu leisten. Ende April 1945 werden Mannheimer und seine Leidensgenossen in einem Evakuierungszug Richtung Süden geschickt und schließlich nahe Tutzing am Starnberger See von amerikanischen Truppen befreit. Max Mannheimer ist völlig abgemagert und an Typhus erkrankt. Er kehrt zurück nach Böhmen und schwört sich, nie wieder deutschen Boden zu betreten. Die Liebe zu einer deutschen Widerstandskämpferin stimmt ihn um. Seine schrecklichen Erlebnisse behält er jahrzehntelang für sich. Erst in den 1960er Jahren schreibt er sie auf. Als ich meine Erinnerungen schrieb, habe ich die eigentlich für meine damals 17-jährige Tochter geschrieben, die sie nie gelesen hat. Mein Sohn, der hat es gelesen, da war er vielleicht 15, 16 Jahre alt, aber wir haben nie darüber gesprochen. Dafür beginnt Max Mannheimer in den 1980er Jahren öffentlich über sein Schicksal zu sprechen und über das Schicksal all derer, die den Massenmord der Nazis nicht überlebt haben, als Zeitzeuge bei Gedenkveranstaltungen und in Schulen. Das Erzählen half ihm, überhaupt weiterzuleben. Und die Malerei. Das Malen hat mir sehr geholfen. Da habe ich die Vergangenheit in den Hintergrund gedrängt. Vergessen kann man es nie. Das ist unmöglich. Tausende Menschen, darunter viele Kinder und Jugendliche, haben erst durch Max Mannheimer eine Vorstellung davon erhalten, welch unermessliches Leid sich hinter dem abstrakten Begriff Holocaust verbirgt. Kaum einer hat so viel gegen das Vergessen getan. Dennoch zeigt er sich am Ende seines Lebens resigniert. Nie wieder Faschismus, hätten die KZ-Überlebenden 1945 geschworen. Doch mehr als 7 Jahrzehnte später seien Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt längst wieder auf dem Vormarsch. Mit dem Tod von Max Mannheimer ist nun eine wichtige Stimme im Kampf gegen den Faschismus verstummt.